Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Es freut mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und heute erwartet dich etwas ganz, ganz Tolles. Und zwar ein Interview mit der wundervollen Lisa Schäfer. Lisa ist Ordnungscoach und hat sich ganz, ganz viel mit genau diesem Thema beschäftigt und teilt in der heutigen Podcast-Folge total wertvolle Tipps und Tricks, erzählt von ihrer eigenen Methode, die sie entwickelt hat, um einfach Ordnung zu schaffen, sowohl im Außen, aber auch ja in einem im eigenen Kopf. Wir sprechen darüber, was das alles für Vorteile hat, wenn man wirklich in einer ordentlichen Umgebung lebt. Wir sprechen auch so ein bisschen über den Hype Minimalismus und ob das Ganze wirklich so sinnvoll ist oder nicht. Und auf jeden Fall, ich bin komplett begeistert von Lisa. Sie ist so ein toller Mensch, sie ist so lieb und so herzlich und deswegen freue ich mich total, dass ich heute diese Folge mit dir teilen kann, dieses Gespräch. Es war mir wirklich eine große, große Freude, mit ihr zu reden. Und ja, deswegen möchte ich gar nicht mehr so viel vorneweg sagen, sondern dir einfach nur noch ganz, ganz viel Spaß beim Hören wünschen. Viel Spaß und los geht's mit dem Interview mit Lisa Schäfer. Hallo Lisa. Hallo. Voll schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mir ein kleines Interview zu geben hier im Goldene Zeiten Podcast. Und ja, danke dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich starte nur mit jedem Interviewgast mit drei kleinen Fragen und die werde ich dir jetzt auch voll gern stellen. Die erste ist, was sind deine drei wichtigsten Werte? Meine drei wichtigsten Werte? Authentizität ist für mich super wichtig. Komme ich echt nicht mit klar, wenn Leute gekünstelt sind und finde, jeder sollte einfach genau so sein dürfen, wie er eben ist. Wertschätzung spielt für mich eine ganz, ganz große Rolle. Und damit rein läuft natürlich auch einfach Respekt vor dem, vor dem Handeln der anderen, Respekt vor dem Denken der anderen. Das sind, glaube ich, so meine großen drei, ja. Cool, sehr sympathisch auf jeden Fall. Dann die zweite Frage, was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Ich glaube, da geht es bei mir schon viel um den Start in den Tag. Mhm. Ich frühstücke super gerne. Das gehört für mich so zum perfekten Tag dazu, dass ich entspannt und einfach locker am Frühstückstisch sitzen kann, was lese oder mit irgendwem Quatsch dabei oder so. Das ist so der perfekte Start in den perfekten Tag. Okay, und was gibt's bei dir dann zum Frühstück? Hast du da irgendwie Lieblingsgericht oder ist das jeden Tag anders? Ist eigentlich jeden Tag anders, also wirklich so von Müsli über Joghurt, je nachdem, wie schnell es irgendwie gehen muss. Aber dann an so einem perfekten Tag dann auch gerne so ganz reichhaltig mit Brötchen und Croissants und Obst und allem, was man da sich so vorstellt. Ja, cool. Okay, und die dritte Frage, was macht dich glücklich? Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich finde die Frage trotzdem total spannend. Auf jeden Fall super, dass du zum Anfang die leichten Fragen stellst. ich glaube, mich machen ganz viele kleine Sachen glücklich. Mhm. Das ist manchmal schon so eine Sache, wenn du, an der Tankstelle stehst und siehst, just wenn du an die Zapfsäule ranfährst, geht der Sprit irgendwie noch ein paar Cent runter. Oder wenn du irgendwie über die Straße läufst und so ein Hund neben dir geht, der einfach gerade den Spaß seines Lebens hat. Das sind einfach so kleine Momente, die mich immer super freuen und wo ich echt so den ganzen Tag von zehre, weil ich so denke, es sind so die kleinen Dinge, die mich echt so mitreißen dann. Ja, die Kunst ist dann halt wirklich diese kleinen Dinge auch wahrzunehmen, weil normale Menschen würden das vielleicht so übersehen, aber wenn man sich gerade darauf konzentriert, so die kleinen Dinge wertzuschätzen, ich glaube, dann ist man um einiges glücklicher, ja. Deswegen voll schön, dass du das sagst. Absolut. Und ich glaube, wenn man auch mal so über den Tag schaut, was für kleine Gespräche man vielleicht auch hat, sei es einfach mit der Kassiererin im Supermarkt oder so, da kann man echt so viel rausziehen und dann schärft sich irgendwie so der Blick einfach immer weiter auf die kleinen Dinge. Ja, voll schön. Oder manchmal kann ja auch einfach so ein Lächeln voll viel bewirken von einfach einem Wildfremden auf der Straße, wenn der gerade einen guten Tag hat und mal dich so übelst anlächelt. Und du hast dann den ganzen restlichen Tag gute Laune, voll das schön. Stimmt. Oder so diese schönen Momente, musste ich gerade daran denken. Ich hatte mal so eine ganz alte Frau in der Bahn angesprochen, weil sie meine Frisur so schön fand. Und, und ich war so richtig glücklich und saß da und habe gedacht, wie schön irgendwie das so auch dieser diese Kleinigkeiten, dass man die dann auch einfach anderen Menschen mitteilt, wenn man sie so sieht. Ja, ne? Ja, voll schön. Ja. Okay, dann lass uns mal ein bisschen ins Thema reinstarten. Es soll ja heute um Ordnung gehen. Und das ist ja auch genau dein Thema, denn du bist ja damit selbstständig. Magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das eigentlich alles gekommen ist, wie da so deine Geschichte ist, wer du vor 5 Jahren warst und wie du zu diesem Thema gekommen bist? Ja, also einfach mal so eine kleine Rundum-Erzählung. Okay, ich versuche mich kurz zu fassen, bremse mich sonst. Also Ordnung hat für mich schon, eigentlich schon mein ganzes Leben eine Rolle gespielt. Ja. Mal mehr, mal weniger, also mal präsenter, mal weniger präsent. Bin einfach schon in einem Haus aufgewachsen, wo es viel darum ging, sich zu Hause wohlzufühlen, ne? Weil wir als Familie auch gerne Zeit zu Hause verbracht haben. Ja. Und dann habe ich ungefähr, ich glaube, da war ich so 12, 13, eine sehr schlechte Phase durchgemacht, krankheitsbedingt. Ja, habe ich einfach sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Mehr Zeit zu Hause, glaube ich, als überhaupt in der Schule. Mhm. Und meine Mama war zu der Zeit nicht berufstätig, war halt auch zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert und so konnte ich halt mit ihr eben, wenn ich so viel zu Hause war, einfach so Hausarbeiten erledigen, aufräumen. Also Dinge, die die meisten Menschen eigentlich nicht gerne machen. Aber für mich hat das einfach eine Struktur gegeben. Ja. Und dann auch einfach zu merken, du schaffst ja trotzdem etwas und kreierst dir damit wiederum den Ort, an dem du dich wohlfühlst. Und dieses Wohlfühlen hatte ich zu der Zeit einfach überhaupt gar nicht. Und so hat sich das immer so ein bisschen durchgezogen und dann gab es eine sehr prägnante Situation. Ich glaube, da war ich ungefähr 19, war gerade ausgezogen und hatte mir irgendwie meine 60 Quadratmeter da eingerichtet und so. Und ich weiß, dass ich irgendwann heulend vor dem Kleiderschrank gesessen habe. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob das ja einer oder andere kennt. aber ich habe mich wahnsinnig gestresst gefühlt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich hin musste. Es war nichts Wichtiges, aber ich musste mich irgendwie zurechtmachen, anziehen und habe einfach gemerkt, ich habe einen riesen Packschrank voll mit Sachen und irgendwie bringt mich dieser Überfluss zum Heulen gerade. Mhm. Und das war echt für mich so ein Knackpunkt nochmal, wo ich gesagt habe, nee, ich muss mich jetzt auch mal mit Konsumverhalten, mit Leben im Überfluss beschäftigen. Und habe einfach mein ganzes Hab und Gut radikal ausgemistet und damit auch mein Leben so ein bisschen ausgemistet, weil dann einfach ja nochmal andere Werte zum Vorschein kommen. Und ich habe da einfach eine wahnsinnige Veränderung in mir bemerkt, in meinem in meiner Zufriedenheit. Habe das aber für mich erst so im Kleinen gemacht und irgendwie war aber immer so der Wunsch da, ey, wenn mir das so gut tut, dann tut das ja wahrscheinlich auch anderen Menschen gut. Also da wird es ja noch mehr von der Sorte geben. und dann war immer so das Ziel, das irgendwie mal beruflich zu machen. Und den Schritt bin ich im letzten Jahr dann gegangen. Ja, es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mich das letztendlich getraut habe. Aber so ist es dann tatsächlich gekommen. Mega cool, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast, als du da angefangen hast, vorm Kleiderschrank zu heulen, denn ich hatte, glaube ich, auch mal so eine Situation, habe ich mich gerade erinnert, da wollten wir zu irgendeiner Feier von einer Freundin oder so und ich stand echt vor meinem Kleiderschrank und wusste überhaupt nicht, was ich anziehen soll. Das werden die meisten Frauen wahrscheinlich irgendwie kennen, aber das war echt krass, weil ich hatte eigentlich so viel Zeug da drin, aber wusste einfach nicht, was ich anziehen soll. Und so kam der Stein, glaube ich, bei mir auch ins Rollen, dass ich dann irgendwann ein bisschen ausgemistet habe und dass ich jetzt sagen kann, dass ich da wirklich fast nur noch Dinge drin habe, die ich wirklich sehr gern anziehe und dass ich mir eigentlich alles rausgreifen kann und dass das dann ein schönes oder für mich schönes Outfit wird. So. Voll gut. Ja, und jetzt ist meine Frage, wie hast du da gestartet? Also als du das festgestellt hast, okay, ich müsste mich jetzt mal mit Konsumverhalten beschäftigen und irgendwie mehr darüber lernen und mal ein bisschen ausmisten bei mir, was hast du da als erstes gemacht? Also hast du dir erstmal Wissen angeeignet über Bücher oder Videos? Was waren da so deine ersten Schritte? Ich glaube, der allererste Schritt war, dass ich einfach mal gegoogelt habe. Ja. Wie mistet man eigentlich mal so richtig aus? Also ja. Gibt es da irgendwie so ein Konzept oder irgendwas, was man so ein bisschen nachmachen kann? Und da bin ich, werden die meisten wahrscheinlich kennen, auf Marie Kondo gestoßen. Ja. Die ja jetzt auch letztes Jahr nochmal ziemlich gehypt wurde durch die, diese, ich glaube, Netflix war es, Sendung. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Also ich habe ihre Bücher gelesen und habe dann irgendwie gemerkt, so, okay, dann nimmt noch jemand die Veränderungen wahr, die ich auch so bemerke. Mhm. Habe von ihr ein Buch gelesen und dann im Grunde genommen immer mehr. Also habe wirklich geschaut, was gibt es da schon so für Konzepte, für Herangehensweisen, auf was liegen die Menschen Wert. Und habe da für mich immer so das rausgepickt, was für mich am besten funktioniert hat. Yeah. Das heißt, ich habe ganz viel ausprobiert, auch ganz viel wieder rückgängig gemacht, weil das dann nicht funktioniert hat. Aber so ist irgendwann so die Essenz daraus gekommen, wie ich einfach leichter leben kann. Ja, okay. Also hast du praktisch dich informiert und alles Wissen aufgesogen sozusagen, aber dann trotzdem irgendwie dein eigenes draus gemacht. Und das ist jetzt auch das, was du selbst an die Menschen weitergibst als Ordnungscoach. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also ich habe aus diesen ganzen Dingen, die ich mir angeeignet habe, aus vielen Selbstversuchen, aus vielen, man kann schon fast sagen, Umfragen, die ich irgendwie geführt habe, einfach eine Methode entwickelt. Das nennt sich bei mir die Flow-Methode. Die habe ich gesehen auf deiner Webseite. Genau. Ist natürlich auch so ein Wortspiel, Flow aus dem Englischen, ne? Weil man einfach in den Flow kommt. Aber eben eine Reihenfolge, an der ich mich immer langhangel, wo ich sage, wenn ich diese Schritte verfolge, hat mich das immer zum Ziel geführt. Und auch nachhaltig zum Ziel geführt. Okay, dann stell die doch voll gerne mal vor. Ist bestimmt total spannend für einige Zuhörer. Genau, bei dem V des Flows geht es um das Vorstellen. Meiner Meinung nach braucht man einfach ein Ziel vor Augen. Wenn ich wahllos anfange mit irgendwas, hat das einen kurzweiligen Effekt. Aber ja, das verflüchtigt sich dann auch schnell wieder. Ist ja ähnlich bei Diäten, bei Marathonläufen, bei was auch immer. Ja. Das L ist das Loslassen. Ist immer ein schwieriger Schritt für viele, aber da geht es einfach darum, auch die Dinge, die mir nicht mehr gut tun und die ein negatives Gefühl erzeugen, einfach gehen zu lassen und an dem Punkt auch zu sagen, okay, ich möchte ja was verändern und deswegen bin ich auch bereit, Dinge loszulassen. Ist auch definitiv notwendig, weil ich glaube, wir haben alle so ein paar Dinge im Schrank stehen. Ich weiß nicht, ungeliebte Geschenke, die einem so ein schlechtes Gewissen machen oder irgendwie schlechte Erinnerungen. Weiß nicht, das Geschenk vom Ex-Freund, das man eigentlich gar nicht mehr sehen will oder sowas. dann geht es weiter mit dem O. Das O steht, wer hätte es gedacht, für Ordnen. nämlich einfach anhand der eigenen Gewohnheiten ein Ordnungssystem zu finden. Das können Kisten sein, das können Schränke sein, in die man einsortiert. Aber einfach wirklich gemessen an den eigenen Bedürfnissen. Was habe ich für einen Alltag und wie kann sich meine Wohnung so an meinen Alltag anpassen, dass mich das ideal ergänzt? Ja. Und der letzte Buchstabe, das W, steht fürs Weiterführen. Ich glaube, dass wir bei auch bei Themen, die wir mögen oder die wir verinnerlicht haben, einfach noch zwischendurch mal so einen kleinen Schubs brauchen. Vielleicht schleichen sich dann doch wieder die Gewohnheiten ein, die man eigentlich ablegen wollte. Oder man sammelt doch wieder so ein paar Sachen an oder sowas. Und da geht es einfach darum, dass ich meinen Klienten über eine Begleitung von ein paar Wochen oder ein paar Monaten, je nachdem, wie sie das möchten, einfach nochmal so ein paar Impulse gebe. Ja. Dass sie dann nochmal mit einem kritischen Blick nochmal drauf gucken, was sie schon geschafft haben. Und wenn wir natürlich mit einem zeitlichen Abstand uns nochmal Dinge angucken, dann hat man da ja einfach nochmal einen anderen Blick drauf. Ja, okay, auf jeden Fall mega spannend. Wie gesagt, ich hatte die mir ja schon mal so ein bisschen auf der Webseite angeschaut, aber es war jetzt nochmal total schön, wie du das nochmal so ein bisschen erklärt hast. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen da mal noch ein bisschen tiefer rein, also beim Thema Vorstellen. Was denkst du, wie man herausfinden kann, was eigentlich für einen selbst so die ideale Form von Ordnung und Struktur ist? Also wie kann man da rankommen, wenn man jetzt beispielsweise total im Chaos versinkt? Wie kann man da so eine Vorstellung kriegen von einer ordentlichen Umgebung? Weil das ist ja auch für jeden selbst irgendwie so ein bisschen anders. Was denkst du, kann man sich da vielleicht bestimmte Fragen selbst stellen oder wie kommt man daran oder kann man sich irgendwo Inspiration holen oder erzähl vielleicht mal ein bisschen noch mehr dazu. Also Inspiration holen, es sehe ich immer so ein bisschen kritisch an dem Punkt, weil man dann schnell überflutet wird mit dem, was die anderen so haben. Ja, stimmt. Also ich versuche mit den Klienten wirklich immer bei ihnen selbst zu bleiben. Das kann einfach so simpel sein, dass man sich mal in eine Ecke des Raumes setzt und einfach mal seinen Blick schweifen lässt und wirklich mal detailliert guckt, was habe ich eigentlich da? Was stört mich da eigentlich? Dass man einfach mal ein bisschen brainstormt, was nervt mich hier in der Ecke oder so? Oder was kann ich gar nicht mehr sehen? Aber auch den Blick darauf richtet, was finde ich gerade, was mir Freude bereitet? An welchen Dingen habe ich Spaß? Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe das Hobby, ich weiß nicht, Skateboard fahren zum Beispiel. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Das erfüllt mich irgendwie total. Aber meine ganzen Sachen, die ich dafür brauche, sei es, ich fahre kein Skateboard, aber sei es das Board an sich, die Schutzkleidung, was auch immer man da so braucht, liegt total weit hinten im Schrank. Und jedes Mal, wenn ich fahren will, muss ich den kompletten Schrank ausräumen. Ja. Dann ist ja einfach so die Frage, okay, vielleicht wäre es logisch, die Dinge, die ich oft brauche, die mir Freude machen, präsenter hinzustellen. Ich arbeite immer ganz gerne mit, ich sag mal, so einer Art Traumreisen. Mhm. Cool. Oder man kann vielleicht auch sagen, so Achtsamkeitsübungen. Ja. Dass du vielleicht auch mal wieder deinen Blick darauf bringst, Klingt manchmal vielleicht blöd, aber wie fühlen sich die Dinge auch an, die ich habe? Ich glaube, bei Kleidung macht das bei ganz vielen Leuten Sinn. Ne? Ja. Kleidung soll irgendwie angenehm auf der Haut sein und so. Und dann hat man so Stoffe, die man irgendwie ganz fies findet. Aber das kann ja auch sein bei anderen Dingen, die einfach mal haptisch wieder zu greifen irgendwie. Sei es Tassen, die man hat oder ich weiß nicht, Bücher, die man hat, ne? Also da einfach mal wieder so ein bisschen reinzufühlen. Ja. Ja. Okay, voll cool. Da sind wir ja dann auch schon beim nächsten Punkt, der ja loslassen heißt. Also ich glaube, das fällt tatsächlich sehr, sehr vielen Menschen schwer, irgendwie die Dinge einfach mal loszulassen, weil sie dann vielleicht so denken, ach, das könnte ich ja nochmal irgendwann brauchen, obwohl das eigentlich totaler Quatsch ist, weil es einfach seit 3 Jahren im Schrank liegt und von keinem angeguckt oder benutzt wird. Hast du da noch mehr Tipps, wie man die Dinge dann wirklich loslassen kann und sich wirklich mal trennen kann? Und vielleicht auch, was man dann damit macht, weil ich glaube, das ist zumindest bei mir so, mir fällt zwar leicht, die Dinge loszulassen und auszumisten, aber ich weiß dann nicht so richtig, wohin damit. Also weil irgendwie einfach nur wegschmeißen ist ja auch blöd. Das stimmt. Ich fange mal beim Loslassen an. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen bewusst machen. Der Klassiker sind immer so Geschenke. Geschenke darf man nicht wegschmeißen. Mhm. Doch, darf man. Weil das Geschenk hat den Sinn, dass du dich darüber freust, in dem Moment, wo du es bekommst. Ja. Und du dafür musst du es noch nicht mal ausgepackt haben, sondern du siehst, jemand schenkt dir was und du freust dich über diese Geste. Und darauf kommt es an. Und ich glaube, dass der Schenkende auch nicht glücklich damit wäre, wenn er weiß, jetzt steht es bei dir zu Hause im Regal und du hast es. Ja. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen frei machen von diesen, von diesen Glaubenssätzen, die man da irgendwie so verinnerlicht hat. Ähnlich mit Dingen, die mal teuer waren, die man nur behält, weil sie mal Geld gekostet haben. Das Geld ist weg. Ja. Und das Geld ist weg, egal ob dieses Ding bei dir verstaubt oder ob du es an jemand anderen weitergibst oder ob es im Müll landet. Ja. Bei Kleidungsstücken zum Beispiel, die eigentlich nicht mehr tragbar sind, weil kaputt oder was auch immer, zu klein, finde ich, hilft immer, wenn man sich so eine Erinnerung daran behält. Das kann zum Beispiel ein Upcycling sein. Du hast irgendwie dein Lieblings-T-Shirt, was aber viel zu eng ist oder sowas. Mach ein Kissen draus oder lass eins draus machen, wenn du es nicht selber kannst. Wenn sowas nicht in Frage kommt, dann such dir ein Foto, auf dem du das anhast. Behalt dieses Foto einfach oder mach noch ein Foto davon oder sowas, sodass die Erinnerung nicht weg ist, sondern sich durchaus irgendwie in deinem Leben auch manifestieren kann, aber dass du den Ballast einfach nicht mehr hast. Ja. Da gibt es so ganz viele kleine Tricks und Loslassen ist auch einfach eine Sache, die man üben kann. Das heißt, du fängst mit kleinen Dingen an. Kleidung ist da immer so ein ganz guter Einstieg. Am besten jetzt nicht mit Erbstücken, Erinnerungsstücken oder sowas, was halt so ganz emotional besetzt ist. Ja. Und wenn man da so ein bisschen reinkommt, kommt man irgendwann in den Flow. Und dann läuft das. Zu der Sache, wo man Dinge hingeben kann. Ja, ich bin auch echt ein Freund von Nachhaltigkeit und ich denke auch, alles, was irgendwie noch brauchbar ist, sollte man bitte nicht wegschmeißen. Aber es gibt wahnsinnig viele Stellen. Es gibt Vereine, die Möbel annehmen und die restaurieren. Es gibt Sozialkaufhäuser, die sich immer über Hausrat freuen, die sich über Kleidung freuen. Es gibt die Möglichkeit, dass auf den bekannten Plattformen weiter zu verkaufen, wenn man sagt, ich hätte gerne noch ein bisschen Geld. Ja. Also da gibt's eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ich finde halt immer Spenden irgendwie ganz gut. Macht am wenigsten Arbeit für mich. Man hat die Sachen schnell aus den Füßen, weil wenn man dann mal ausgemistet hat, will man es ja eigentlich auch nicht mehr ewig zu Hause rumstehen haben. Ja. Das kenne ich. Ja. Okay, voll cool. Ja, und dann kommen wir, also wir hatten jetzt Vorstellen und Loslassen, haben wir noch mal ein bisschen tiefer geklärt. Der nächste Punkt ist ja Ordnen. Wie kann man für sich selbst irgendwie ein System schaffen, das sich gut anfühlt? Also wie kriegt man das hin? Braucht man da vielleicht wirklich ein bisschen professionelle Unterstützung, so wie du als Ordnungscoach, oder kann man das auch irgendwie selbst für sich herausfinden? Oder ist das vielleicht auch einfach nur ausprobieren, was gut funktioniert? Erzähl dazu noch mal ein bisschen was. Mit Ausprobieren kommt man definitiv weit. Die Frage ist natürlich immer so, hat man da Bock drauf? Weil dann musst du dich natürlich mit dem Thema Ordnung, was für viele ja einfach unangenehm ist, sehr lange beschäftigen, weil du über einen sehr langen Zeitraum austesten musst. Ja. An so einem Punkt macht es natürlich Sinn, sich eine Unterstützung von außen zu holen. Ne? Ich habe einfach wahnsinnig viel getestet. Ich kann so ein bisschen einordnen, für welchen Menschentyp passt Ordnung in welcher Art und Weise. Ja. Aber ich glaube, die wichtigste Faustregel ist einfach, dass Dinge ihren Platz brauchen. Das heißt, jeden Gegenstand, den du besitzt, solltest du einem festen Platz in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, in deinem Haus zuordnen. Ja. Das heißt, du weißt immer ganz genau, wenn irgendwas rumliegt, wo es eben hingehört. Und das ist halt immer die Schwierigkeit, wenn wir irgendwas haben und aber eigentlich nicht genau wissen, wo das hingehört, dann liegt es entweder rum oder es landet irgendwo. Ja. Und Chaos zieht Chaos auch so ein bisschen an. Und wenn da schon mal zwei Sachen rumliegen, dann legt man noch eine dritte und eine vierte dazu. Also ich sage immer, unerlässlich ist wirklich, sich für die Dinge einen festen Platz zu suchen. Und dann natürlich entsprechend dem, was brauche ich oft. Das sollte halt eben in greifbarer Nähe sein oder was ja, brauche ich einfach seltener. Und dann kann man wirklich so kleine Dinge ausprobieren. Also ich glaube, es bringt nichts, Kleidung akribisch zu falten, wenn das einfach so ein schlechtes Gefühl in mir auslöst, wenn mich das sauer macht, wenn mich das Mühe kostet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann häng halt alles auf Bügel. Warum nicht? Ja. Wenn das für dich das System ist, was funktioniert und es, also Ordnung ist ja da, damit es dir den Alltag erleichtern soll und nicht, dass du noch mehr Arbeit hast, Dinge zu ordnen. Sondern man muss einmal für sich dieses System finden und wenn das da ist, dann hat man sehr viel Lebenszeit gewonnen. Auf jeden Fall, ja. Ich habe gestern noch eine interessante Statistik gelesen. Der Mensch verbringt ein Jahr seines Lebens damit, Dinge zu suchen. Krass. Einfach nur Gegenstände zu suchen. Und dann habe ich gedacht, wenn wir alle einfach ordentlicher leben würden, würden wir ein komplettes Jahr geschenkt kriegen. Ja. Das ist der Wahnsinn, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Das ist echt krass. Und vor allem, wenn man nur diesen einen kleinen Tipp beherzigt, dass einfach jede Sache seinen Ort hat, dann sucht man ja viel weniger. Dass man beispielsweise den Schlüssel immer an diesen einen Haken vom Schlüsselbrett hängt. Oder dass die Kopfhörer immer da in der Schublade liegen oder in der Jackentasche sind, wenn man sie in Benutzung hat. Oder, also kann man ja bei allen Sachen so machen und dann würde man viel weniger suchen einfach. Oder dass, wenn man mal sich was Neues kauft oder was geborgt kriegt oder so, dass man das da auch direkt beherzigt und sich einen Platz dafür sucht einfach. Ja, also der Tipp ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann sind wir ja beim nächsten Punkt, weiterführen. Und das geht ja auch so ein bisschen in das Thema rein, vielleicht Routinen sich ausdenken, was Aufräumen angeht. Hast du da noch irgendwelche Tipps? Also beispielsweise so, dass man irgendwie einmal am Tag 10 Minuten alles aufräumt, was irgendwie rumliegt oder einmal die Woche eine größere Aktion macht, also irgendwas? Genau, du hast es mit den 10 Minuten schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob du es schon irgendwo gelesen hast. Ja. Genau, also ich gebe immer gerne den Tipp des 10-Minuten Power-Aufräumens weiter. Ah, okay. Der Name hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert in den letzten Monaten. Ja. Yeah. Das heißt wirklich, sei es morgens oder abends, ich finde immer abends besser, sich 10 Minuten Zeit zu nehmen. Du stellst dir einen Timer, du drehst Musik auf. 10 Minuten sind ungefähr so 3 Lieder. Gerne auch irgendwas, was Power hat, was dich so ein bisschen pusht. Und dann musst du halt echt Gas geben. Das heißt wirklich im Schnelldurchlauf nimmst du alles sofort, was du in die Hände kriegst und bringst es sofort an den richtigen Ort. Ja. Yeah. Das heißt, ich finde immer sinnvoll, sich im Uhrzeigersinn durch den Raum zu bewegen, weil du dann einfach keine Stelle vergisst. Und an der Stelle, wo man gerade steht, wirklich direkt alles tipptopp zu machen. Und das kann auch mal je nach Raum, je nach Ordnung so eine kleine Sporteinheit werden. Aber warum nicht? Ich finde, also die Routine hilft mir immer total, weil 10 Minuten am Tag hat man viel, viel eher, als wenn man sagt, ja, am Wochenende, wenn ich frei habe, dann verbringe ich 3 Stunden nur mit Aufräumen und dann scheint die Sonne und dann hast du unter Garantie 0 Bock drauf. Ja. Und ich finde es halt auch abends immer besser, weil ich es einfach angenehmer finde, einzuschlafen in einer aufgeräumten Atmosphäre. Du kannst halt echt ruhiger schlafen und wenn du morgens die Augen aufmachst, ist nicht das Erste, was du siehst, ein Haufen Arbeit. Ja. Sondern du kannst einfach genau so in den Tag starten, wie du Bock hast. Voll cool. Okay, dann sind wir mal die 4 Punkte durchgegangen von deiner Methode, die ich echt sehr, sehr cool und hilfreich finde. aber man muss ja auch erstmal, also bevor man diese Routinen und das alles einführen kann und nur noch 10 Minuten am Tag aufräumen muss, muss man ja erstmal so eine Grundstruktur irgendwie reinbringen und wirklich mal ausmisten und alles. Mhm. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man sich dafür motivieren kann? Weil ich glaube, das ist am Anfang extrem schwer, wenn man wirklich in seiner Wohnung so halb im Chaos versinkt oder auch nur in seinem Zimmer jetzt als Jugendlicher. Wie kann man sich mal dazu motivieren, mal anzufangen? Weil oft ist ja immer der Anfang das Allerschwerste irgendwie. Ja, das stimmt. Also ich sag mal, vom Mindset her motivieren ist das eben genau der erste Schritt der Methode, das Frau, das Vorstellen. Wenn du einfach ein Bild vor Augen hast, was ist dein Ideal? Und wenn du anfängst, dich auch mal so in dieses Gefühl reinzugeben, wie wäre das eigentlich gerade, wenn ich hier aufgeräumt wäre, wenn ich mich nicht mehr stressen müsste, weil ich irgendwas nicht finde, wenn ich nicht mehr, wie ich damals heulend vor dem Kleiderschrank sitze. Ja. Das gibt dir schon so einen Push, muss ich sagen. Mhm. Also für mich war die Vorstellung sehr reizvoll, an einen Kleiderschrank zu gehen. Und wie du eben sagtest, es ist egal, was du rausnimmst, du ziehst es gerne an. Praktisch sich zu motivieren mit Freunden. Also ich habe das damals mit einer Freundin gemacht, die auch sich schon mit dem Thema beschäftigt hat. Ja. Yeah. Und also sei es wirklich über eine Challenge, dass man sagt, heute macht jeder für sich in seinem Zuhause, weiß ich nicht, 2 Stunden, danach tauschen wir uns aus, was hatten wir für Stolpersteine, wie geht's uns jetzt, was haben wir für ein Gefühl. Oder wenn man es halt braucht, auch wirklich räumlich zusammenkommen. Das heißt, die eine Woche bei ihr, die andere Woche bei dir. Ja. Yeah. Und sich da ja einfach gegenseitig zu pushen. Und auch so ein bisschen im Fokus einfach zu bleiben. Ne? Das hilft halt, merke ich auch bei den Klienten immer, man selber verzettelt sich gerne und dann, weiß ich nicht, sortierst du dein Bücherregal aus und dann findest du irgendwas und denkst, ach, da lese ich aber jetzt mal schnell rein. Und dann ja, ist halt wieder eine halbe Stunde rum. Aber wenn du jemanden daneben stehen hast, der dann sagt, nee, weil wir haben ja nur 2 Stunden Zeit, beeil dich mal ein bisschen, dann tust du das auch, dann beeilst du dich. Ja. Das ist auf jeden Fall ein mega guter Tipp. Und was mir gerade auch noch so eingefallen ist, dass man sich vielleicht auch im Vorhinein so einen kleinen Plan macht. Also, dass man sich beispielsweise 2 Wochen Zeit nimmt und wirklich für jeden Tag eine kleine Aufgabe aufschreibt, die jetzt gar kein Problem wäre. Zum Beispiel am ersten Tag räumt man irgendwie sein Bücherregal aus, dann kümmert man sich 3 Tage lang um seinen Kleiderschrank, wenn da wirklich sehr viel Zeug drin ist. Mhm. Und dann kümmert man sich noch um die Kommode, dann geht man einen Tag in die Küche und schaut da, was man nicht mehr braucht und was man ausmisten kann und so weiter. Das könnte, glaube ich, auch noch hilfreich sein, dass man nicht so unstrukturiert an die Sache rangeht und einfach jetzt mal in allen Ecken aufräumt und dann irgendwie so ein Stapel im Zimmer liegt von ausgemisteten Sachen, sondern dass man das wirklich ganz strukturiert angeht. Das ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Ja, was aus psychologischer Sicht auch Sinn macht, ist, sich mehrere Aufgaben zur Auswahl zu stellen. Ja. Das heißt, dann wachst du nicht morgens auf und denkst, oh, heute muss ich aber XY, sondern ich habe die Wahl zwischen A, B und C. Und ja, klar. Dann sucht man sich das, womit man am leichtesten klarkommt und dann bist du auf so einem Hoch auf einmal, dass du vielleicht auch noch die Aufgabe machst, die du eigentlich nicht so gerne machst. Ja, genau, dass man sich einfach so eine Liste macht und dann kann man halt jeden Tag irgendwie für sich entscheiden, okay, möchte ich jetzt Küche machen oder den Kleiderschrank oder das Bücherregal oder was auch immer. Genau. Ja. Cool. Und es ist auch cool, wie du sagst, sich ein zeitliches Limit zu setzen. Mhm. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so ein Projekt angehst, egal was, und nicht weißt, wann das mal zu Ende sein soll. Ja. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal diese 2 Wochen, wie du jetzt zum Beispiel genannt hast, und hänge mich da echt rein. Und dann stecken auch mal kurz andere Sachen zurück. Ne? Dann gehe ich jetzt vielleicht nicht irgendwie noch weg oder penne aus oder sonst was, sondern ich investiere mich da jetzt einfach mal rein. Aber weiß eben auch ganz genau, wann das Ende da ist und dass es nicht so ein Dauerzustand ist, weil, also auch wenn ich aufräumen total gerne mag, möchte ich nicht 24/7 aufräumen. Ja, klar. Und ich will mich auch mal wieder zurücklehnen und das einfach genießen, dass es jetzt ordentlicher ist. Ja, Ja. Okay, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was man da alles machen kann. Wir haben viele Tipps gegeben oder du vor allem. Lass uns jetzt mal noch darüber ein bisschen sprechen, was denn Ordnung eigentlich bringt. Warum es denn verdammt sinnvoll ist, dass man eine ordentliche Umgebung hat. Also ich hab mal so aufgeschnappt, ja, so wie es im Außen aussieht, sieht es auch in deinem Kopf aus. Und das merke ich auch bei mir ganz extrem, dass wenn es auf meinem Schreibtisch aufgeräumt ist, dann kann ich auch viel besser mich konzentrieren und daran arbeiten und so. Aber vielleicht noch ein paar mehr Sachen. Warum ist es denn so sinnvoll, eine aufgeräumte Wohnung zu haben? Ich denke, dass Ordnung eine Freiheit gibt. Freiheit auf ganz viele, auf ganz vielen Ebenen. Frei zu sein von so einem Konsumwahn, weil man sich davon nicht mehr lenken lässt. Frei zu sein von negativ besetzten Dingen in seiner Umgebung, weil man die alle weggegeben hat, im Idealfall. Ja. Aber auch freie Zeit, weil man eben nicht mehr sucht, weil man nicht permanent aufräumt. Mehr Geld in gewisser Hinsicht, weil man anfängt, wieder andere Werte zu sehen, weil man anfängt, sich nicht mehr über sein Hab und Gut zu definieren. Dann kommt es halt nicht mehr an auf, weiß ich nicht, die Designerklamotten oder eine teure Uhr oder sowas, sondern du fokussierst dich einfach ganz anders. Ich höre immer wieder von Klienten, die sagen, Ordnung ist so ein bisschen, Unordnung ist so ein bisschen wie so ein Messer im Rücken, weil du die ganze Zeit was Unerledigtes vor dir liegen hast. Und das gibt dir kein gutes Gefühl und das bremst dich aus. Das ist einfach wie, als hättest du so, ja, so Bremsklötze am Bein, weil du immer denkst, ja, so wie es hier aussieht, kann ich aber jetzt gerade ja gar nicht konzentriert arbeiten, kann ich gar nicht anfangen mit XY oder sowas. Und die Energie, die man, ja, die einem geraubt wird durch permanentes Aufräumen, durch permanentes Durchkriechen auf einem vollen Boden, was auch immer, ne? Ja. Die kann man halt einfach für andere Dinge einsetzen. Und ich glaube, wenn du nicht so viel Einfluss, wie sagt man, ich komme gerade nicht auf das richtige Wort, nicht so viel Einfluss von den Dingen um dich herum hast, wenn dich das nicht so überlädt, auch visuell nicht so überlädt, kommst du halt in eine ganz andere Kreativität und auch in einen ganz anderen Fokus rein. Ja. Also, ne, wir kennen das ja alle, wenn wir prokrastinieren, dann sitzen wir da und dann fällt einem auf, ach so, ja, bevor ich jetzt, ich weiß nicht, die Hausarbeit schreibe oder so, muss ich aber unbedingt nochmal meinen Schreibtisch aufräumen oder sowas. Ne? Ja. Wenn du aber einfach schon in einem sehr cleanen Zustand anfängst, fällt diese ganze Ablenkung weg. Das heißt, dein Fokus kann wirklich da bleiben, wo er ist. Und du fängst nicht an, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Verpackungen nochmal zu lesen, die da gerade halt alle so rumstehen oder all sowas. Ja. Also die Liste der Vorteile, finde ich, ist enorm lang. Das kann man wirklich so sagen. Hinzu kommt natürlich auch einfach so ein Wohlbefinden, einmal von der körperlichen Seite, was es einfach auch mit einer Luft im Raum zum Beispiel macht, wenn du, also wir haben das wahrscheinlich alle schon erlebt, dass du in so einen Raum reinkommst und da ist so mega stickig drin, weil einfach alles so ein bisschen angestaubt ist oder sowas. Ja. Ne? Das passiert mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber nicht bei Räumen, die cleaner eingerichtet sind oder die sortierter sind oder sowas. Ja. Aber eben auch Wohlbefinden, wenn es zum Beispiel einfach um Kontakte geht. Das heißt, wenn ich Leute zu mir nach Hause einlade, dass ich mir nicht den Stress schieben muss, ich muss aber unbedingt noch aufräumen, bevor die kommen. Sondern da kann auch mal jemand vor der Tür stehen und du hast kein schlechtes Gewissen, den jetzt reinzulassen. Oder ja. Du lädst vielleicht auch viel mehr Leute ein, weil du sagst so, ey, mein Zuhause ist voll der Wohlfühlort für mich. Ja. Aber auch so Kontakte innerhalb der Familie, sei es mit Eltern, sei es in einer Partnerschaft oder so, weil Ordnung, Unordnung viel eher, immer ein Streitpunkt ist. Der Mann, der seine Socken liegen lässt, die Kinder, die ihr Zimmer nicht aufräumen. Also da hat ja jeder irgendwie, ist so genervt vom anderen auf ganz vielen Ebenen. Und das bringt halt irgendwo auch einfach echt eine Harmonie rein. Ja, ich finde, all diese Sachen kann man irgendwie wunderbar mit dem Wort Klarheit zusammenfassen. Also sowohl im eigenen Kopf, dass man einfach klarer denken kann, aber auch, dass die Umgebung einfach klar ist, dass da nichts rumliegt, nichts rumsteht, was man eigentlich nicht wirklich mag und auch braucht und benutzt. Und ja, also Klarheit war mir irgendwie direkt im Kopf, als du das alles aufgezählt hast, und auf jeden Fall mega schön. Und ich glaube, das war jetzt nochmal so eine zusätzliche Motivationsspritze irgendwie für die Zuhörer. Und was ich auch noch ganz, ganz spannend finde und worüber ich unbedingt mit dir reden möchte, es gibt ja diesen Hype vom Minimalismus. Was hältst du davon? Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich das mega cool und ich bin auch selbst ein Vertreter, würde ich sagen, vom Minimalismus, aber vielleicht nicht so im klassischen Sinne. Also mein Ziel ist es jetzt nicht irgendwie nur 100 Dinge zu besitzen oder so, sondern ich sag mir halt einfach, ich möchte nur Sachen haben, die ich wirklich mag, die mir gut tun, die mir ein gutes Gefühl geben. Was sagst du dazu? Ja, Minimalismus ist ja auch so ein sehr gehyptes Thema in den letzten Jahren. Ja. Ich habe da viel zu recherchiert. Ich war auch viel in irgendwelchen Foren unterwegs, wo das diskutiert wurde. Und ich finde, das war oftmals mehr Streitpunkt als alles andere. Mhm. Es gibt keine, zumindest soweit ich weiß, keine Definition, ab wann ein Haushalt als minimalistisch gilt. Ja. Das heißt, da scheiden sich halt echt schon die Geister, und das rutscht oftmals irgendwann in so ein bisschen was Zwanghaftes ab. Ja. Also wo die Leute sich wirklich versuchen zu unterbieten in dem Fall, wer mit noch weniger rauskommt, wer noch weniger braucht, wer die Dinge noch besser zweckentfremden kann, all solche Dinge. Wenn dich das glücklich macht, dann tu das bitte, aber wenn dich das nicht glücklich macht, dann lass dich auch nicht von diesem Zwang und von diesem Hype mitreißen. Ja. Ich denke viel eher, dass es um eine Wohlfühlmenge geht. Mhm. Dass du, wie du sagst, die Dinge hast, die du magst und davon überzeugt bist. Und diese Wohlfühlmenge ist bei jedem Menschen anders. Die kann sich auch oder wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch über das Leben, über die Lebenszeit verändern. Da kann man dann immer so ein bisschen nachjustieren. Aber letztendlich kommt es für mich nicht darauf an, wie viele oder wie wenig Dinge man hat. Ja. Für mich sind wenig Dinge zu haben, ist das eine Befreiung. Aber ich scheue mich auch nicht, Dinge zu kaufen, wo vielleicht ein anderer Minimalist jetzt sagen würde, ja, das braucht doch kein Mensch. Wenn mir das ein gutes Gefühl gibt, dann will ich das, dann ist es völlig in Ordnung. Ja, genau. Und wenn mir, ich weiß nicht, irgendein Küchengerät ist immer so ein ganz tolles Thema, wenn ich irgendwie jetzt die 10. Backförmchen kaufe oder sowas und die auch alle benutze und die mich auch glücklich machen, wenn ich da irgendwie Sachen mitmache, dann ist es völlig in Ordnung, auch wenn man vielleicht gar keine bräuchte oder sowas. Ja, genau, das ist nämlich, glaube ich, genau irgendwie diese Gefahr vom Minimalismus, dass man dieses Mindset bekommt, oh Gott, ich darf jetzt nichts mehr kaufen, ich darf nur noch alles aussortieren und ich darf nur noch weniger Dinge besitzen, und irgendwie, wenn ich mir was Neues kaufe, dann muss ich mindestens 2 alte Sachen aussortieren und so, sondern also ich finde, wenn dir das wirklich aus tiefstem Herzen gut tut und wenn du das magst und auch benutzt, und dann darfst du auch viele Dinge besitzen. Also das Wichtigste ist ja, dass man eine Struktur drin hat und Ordnung hat und irgendwie, also diese Klarheit im Kopf, aber es kommt ja nicht darauf an, wie viele Dinge das dann am Ende wirklich sind. Ja. Nee, hast du absolut recht. Ja. Also mit Vorsicht zu genießen, glaube ich, ist dieser Trend. Aber das ist ja bei vielen Trends so. Ja, das stimmt. Okay. Ja. Hast du vielleicht noch irgendwie ein paar abschließende Worte jetzt am Ende des Interviews? Irgendwas, was du, wovon du möchtest, dass das jeder Zuhörer noch weiß? Irgendwas? Ja, also ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal sich in dieses Thema so ein bisschen reinzubegeben. Ja. Und du hast ja sehr viele junge Hörer jetzt beim Podcast und das genau. ist einfach die beste Zeit, mit sowas zu starten. Ja. Es ist unglaublich, was sich in so einem Leben alles ansammelt. Und wenn man da einfach schon so ein anderes Mindset entwickelt und das gar nicht so weit kommen lässt, glaube ich, kann man seine Energie ganz, ganz anders nutzen, als nur ja. in Dinge zu investieren. Ja, gerade wenn man da auch schon als junger Mensch wirklich anfängt, also wenn man vielleicht sogar noch zu Hause wohnt und da ja. schon mal seinen Kram strukturiert, wo man ja nur ein Zimmer oft zur Verfügung hat, fällt es dann wahrscheinlich viel leichter, später auch eine ganze Wohnung oder sogar ein Haus wirklich da Ordnung reinzubringen. Genau. Absolut. Also ich glaube, dass Ordnung ein sehr lohnenswerter Weg ist und das ist unglaublich spannend, sich auf diese Reise zu begeben und einfach mal zu gucken, was verändert das in meinem Leben. Und mit jedem Menschen, mit dem ich darüber spreche, mit jedem Menschen, der das getestet hat oder mit dem ich zusammenarbeite, die sprechen alle von einer wahnsinnig großen und vor allen Dingen positiven Veränderung. Ja. Und das ist für mich schon Beweis genug, dass man da echt mal dranbleiben sollte. Ja. Ja. Oh, mega schön. Ich danke dir so, so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Sehr, sehr gerne. Ich konnte echt einiges draus zehren und ich bin mir sicher, dass es einigen Zuhörern genauso geht. Und ja, vielleicht erzähl noch kurz, wo man dich finden kann, falls jetzt manche Zuhörer neugierig geworden sind und vielleicht gerne irgendwie mit dir zusammenarbeiten würden oder so. Erzähl dazu nochmal kurz was und ich würde sagen, dann beenden wir das Interview. Genau, also man findet mich einmal auf meiner Website, das ist ordnungbeginnt.de, eigentlich ziemlich easy zu merken. Genau, da sind nochmal so mein ganzes Angebot, mein Weg zur Ordnung so ein bisschen erklärt, die Methode, über die wir jetzt gesprochen haben. Ja. Ansonsten bin ich seit noch gar nicht so langer Zeit auf Instagram unterwegs, da haben wir uns ja auch gefunden hier. Ja. Genau, versucht da auch einfach so ein bisschen Input zu liefern. Ja. Und ja, genau. Also ich würde mich freuen, auch die Hörer, wenn die irgendwie Dinge testen oder so, einfach so ein Feedback zu kriegen. Das ja. Bestätigt mich, beziehungsweise lässt mich dann manchmal auch umdenken und über meine Dinge nochmal, ja. meine Tipps nochmal so ein bisschen nachdenken. Also super gerne einfach testen, schreiben, Fragen stellen, wie auch immer. Ich freue mich total. Ist einfach mein Herzensthema und ich werde nicht müde, darüber zu quatschen, wie du vielleicht gemerkt hast. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich total gefreut. Und ja, tschüssi. Sehr, sehr gerne.